Die Priesterbruderschaft Pius X. ist eine Priestervereinigung katholischer Traditionalisten. Sie wurde 1970 von Erzbischof Marcel Lefebvre gegründet, um an Riten und Lehren der römisch-katholischen Kirche festzuhalten, die das Zweite Vatikanische Konzil aus seiner Sicht aufgegeben habe. So lehnen die Pius-Brüder die Konzilsbeschlüsse wie die Öffnung zur Ökumene, die Religionsfreiheit, die Kollegialität der Bischöfe und die Liturgiereform als modernistisch ab und streben eine Wiederherstellung der ihrer Ansicht nach authentischen katholischen Lehre an, die mit dem Ende des Konzils 1965 abgebrochen sei. Noch Ende 2008 schrieb der deutsche Distriktobere Franz Schmidberger über die »Juden unserer Tage«: Auch sie seien des Gottesmordes mitschuldig, solange sie sich nicht durch das Bekenntnis der Gottheit Christi und die Taufe von der Schuld ihrer Vorväter distanziert haben. Eine Aussage, die er später auf öffentlichen Druck hin relativierte. Die weltweit 4 Bischöfe der Pius-Bruderschaft wurden 1988 von Papst Johannes Paul II. Exkommuniziert. Diese Exkommunikation wurde aber am 21. Januar diesen Jahres von Papst Benedikt XVI. Ohne die eigentlich vom Kirchenrecht dafür vorgesehenen Vorbedingungen, wie etwa ein abzulegendes Reuebekenntnis, aufgehoben. Der Papst bezeichnete seine Entscheidung daher auch als ein Geschenk aus väterlicher Sorge. Priester und Bischöfe sind nach römischer Auffassung weiterhin suspendiert, eine Auffassung, die nicht alle Kirchenrechtler teilen. Am 27. Juni 2009 will die Pius-Bruderschaft im oberpfälzischen Zeitzkofen erneut 3 Männer zu Priestern weihen. Gemäß dem katholischen Kirchenrecht sind diese Weihen gültig, aber unerlaubt.